Die Entführungsindustrie. In Italien wurden in den 70er und 80er Jahren Land auf Land ab etwa 650 Personen entführt. Sizilianische Mafiosi haben bereits 1,5 Jahrhunderte Erfahrung, was Entführungen betrifft. Deshalb wissen sie, dass eine Entführung mehrere Motive haben kann. Ein großes Lösegeld ist natürlich willkommen, doch manchmal nicht einmal die Hauptsache. Wichtiger mag der Wunsch sein, Freunde zu gewinnen. Wer mit Hilfe einer Entführung Freunde gewinnen will, muss sich an ein bestimmtes Rollenspiel halten. Einer schlüpft in die Rolle des Bösen, der herumbrüllt und den Leuten damit droht, ihr Kind verschwinden zu lassen, falls sie kein Vermögen herausrücken. Nun tritt der Vermittler in Aktion. Er spricht mit den Entführern, bleibt ruhig, handelt das Lösegeld herunter, bringt die Geisel sicher nach Hause und sorgt natürlich dafür, dass ihr auch in Zukunft nichts Böses widerfährt. Mit solch einfachen Mitteln unterwandert die ehrenwerte Gesellschaft Siziliens die Regierenden der Insel seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Verantwortlichen für die neue Entführungswelle stammten aus Corleone, einer Stadt etwa 55 Kilometer von Palermo entfernt. Luciano Ligio war ein Kleinkrimineller, dessen Treffsicherheit dem Boss der Stadt, Dottor Michele Navarra, imponierte. 1958 erschoss Ligio Michele Navarra. Der tiefe Graben, der ab diesem Zeitpunkt die Familie spaltete, machte Corleone berühmt. Tombstone, so taufte es die Presse. Bald ging Ligio triumphierend aus dem Machtkampf hervor, was zum großen Teil seinen brutalen jungen Leutnants geschuldet war, Totorina und Bernardo Provenzano. Ligios Machtbasis war so solide, dass er 1969, nach der Wiederherstellung der Cosa Nostra, ein Mitglied des Triumvirats wurde, das mit der Umstrukturierung der Organisation betraut war. Da Ligio häufig außer Landes war, wurde er bei den Triumviratstreffen und später in der Kommission oft von Riina vertreten, der sich zum mächtigsten und gewalttätigsten sizilianischen Mafiaboss aller Zeiten entwickeln sollte. Die Corleoneser versuchten am 8. Juni 1971 zunächst ihre knappen Barbestände aufzubessern, als ein 21-jähriger Mann, der gerade vor sein Haus gefahren war, nachdem er einen eisgekühlten Kuchen gekauft hatte, von 5 Angreifern gepackt und in ein Auto verfrachtet wurde. Passanten wurden mit Pistolen bedroht. Plötzlich gingen die Bürger Palermos weniger aus dem Haus und fragten sich, wer als nächstes entführt werden würde. Das Opfer war nämlich Pino Vassallo, der Sohn des berüchtigten Betonkönigs Don Ciccio Vassallo, der viele der Wohnblöcke gebaut hatte, in denen ein Großteil des Palermer Bürgertums jetzt lebte. Vassallo hatte sämtliche Schlachten der 60er Jahre unversehrt überstanden. Jetzt schien sein Schutz versagt zu haben. Ein von der Mafia beschützter Geschäftsmann wie der Betonkönig oder in diesem Fall dessen Sohn war die perfekte Geisel. Doch gleichzeitig war seine Entführung eine potenzielle Katastrophe. Einerseits waren die kriminellen Machenschaften hinter Vassallos Vermögen ein Garant dafür, dass die Angelegenheit diskret behandelt werden würde. Don Ciccio würde kaum versuchen, die Polizei einzuschalten. Das Lösegeld, geschätzte 150 bis 400 Millionen Lire, 1,2 bis 3,2 Millionen Euro, wurde pünktlich bezahlt und Pino Vassallo kam frei. Andererseits war es ein ungeheurer Affront, jemanden zu entführen, der von einem anderen Boss beschützt wurde. Einem anderen die Einnahmequelle wegzuschnappen, kam einer Kriegserklärung gleich. Dass es nach der Vassallo-Entführung nicht sofort zum offenen Krieg kam, war vielleicht der Tatsache geschuldet, dass sein Schutz vorübergehend außer Kraft gesetzt war. Zumal die Mafiosi, die Vassallo am nächsten standen, die La Barbera-Brüder, im ersten Mafiakrieg auf der Verliererseite gestanden hatten. Nach der Entführung Pino Vassallos wagten sich die Corleoneser weiterhin an Unternehmungen, die nicht autorisiert waren. Beispielsweise die Entführung Luciano Cassinas im August 1972. Er war der Sohn des Unternehmers, der für die Instandhaltung der Kanalisation und der Straßen der Hauptstadt verantwortlich war, was ihn zum größten Steuerzahler Palermos machte. Diesmal behielten die Corleoneser die Einkünfte aus ihrer Eskapade für sich. Aus Mafiasicht ließ sich das Verhalten der Corleoneser kaum rechtfertigen. Obwohl sie Unschuld heuchelten, wenn sie mit anderen Mafiosi über die Ereignisse sprachen, war dennoch klar, dass sie, willentlich und unverfroren, die Autorität ihrer Rivalen in Frage stellten. 1972 saßen die übrigen Mitglieder des Triumvirats, Tano Badalamenti und Stefano Bontate, beide zeitweise im Gefängnis und waren deshalb weniger in der Lage, auf die Provokation zu reagieren. Und selbst wenn sie gegen die Corleonese hätten vorgehen wollen, hätten sie sie vermutlich nicht gefunden. Luciano Ligio war seit dem Sommer 1969 wieder auf der Flucht. Seine beiden Leutnants, der kurze Riina und der Traktor Provenzano, waren seit 1969 bzw. 1963 untergetaucht.